auf der nächsten Spielfolge Numero steht jetzt eine Band aus Dortmund. Und zwar sind es Die Faces. Die Faces, bitte nicht zu verwechseln mit den Union Faces, die an anderer Stelle kommen. Das zur Information an Sie alle. Die Faces aus Dortmund, jetzt auf Spielfolge Platz 8. Die Faces in folgender Besetzung: Chris Braun, 20 Sänger, beziehungsweise Sängerin, pardon, schon gemerkt. Das kann ich mal wieder nicht lesen, das sind Hieroglyphen. Nicht? Da heißt einer Dietmar oder Dietmar Krohn, 19, Flöte und Mundharmonika wahrscheinlich. Und Manfred Göring, 20, Gitarre. Jochen Brunkies. Bernstein, natürlich, musste ich eigentlich wissen. Jochen Bernstein, 18, Bassgitarre. Und Bill Dakine, Dakin. Naja, es spielt, er ist am Schlagzeug, er wird sie mehr mit seinem Schlagzeug als mit seinem Namen überzeugen, hoffe ich. Gründungsjahr 1967, Stilrichtung Jazz, Blues und zwei Titel, It's Breaking Me Up und Season of the Witch von den Faces aus Dortmund.